Okay, legen wir los. Madi. Marc, Moment, Intro. Jo. So, fliegen euch die Ohren weg oder geht das? Alles gut, alles gut. Nee, wir lassen das mit dem Intro. So. Okay, alles klar. kann ich jetzt, hab das Setup noch nicht so ausgefeilt, dass es jetzt auf Anhieb funktioniert. Ja, ich bin der Marti, am anderen Ende, der Marc. Der Marc, Wir sind die Hirnsülze. Der Marc und ich, wir haben uns, das möchte ich ganz kurz jetzt vorneweg schicken, damit ihr wisst, worum es hier geht. Wir haben nämlich heute eine doppelte Premiere. Erstens haben der Marc und ich uns vor circa 3 Tagen hier auf der Pott-WG gefunden und es hat einen Schlag getan. Das war romantisch. Das war super. Aber Details geben wir erst später bekannt. Wir haben also ganz kurzfristig beschlossen, wir wollen einen Podcast machen. Zusammen. Und da habe ich ja eh schon lange mit den Hufen geschart und da hat sich das halt super ergeben, dass wir jetzt mal ganz schnell eine Webseite aufgesetzt haben. Wir haben ganz schnell das, also wir haben alles am Start. Wir haben eine Internetseite. Geht auf www.hirnsülze.de. Abonniert unseren Podcast, der jetzt leider noch gar nicht existiert, weil heute ja die erste Aufnahme stattfindet. Ja, aber ansonsten ist alles am Start. Also hat der Mali recht. Es läuft. Ja, wir haben also. Soll ich unser Themengebiet umreißen oder wollen wir gar nicht sagen, dass wir ein Themengebiet haben? Weil wir haben ja eigentlich beschlossen, wir wollen ein Laber-Podcast sein, ne? So ein richtiger, niedrigqualitativer Laber-Podcast. Richtig, ich kann das auch kurz umreißen. Also Mario und ich haben uns halt kennen und auch ein bisschen lieben gelernt, weil wir halt ähnliche Interessen haben. Es ist so ein bisschen nerdy, ein bisschen Computerspiele, ein bisschen Hightech-Zeug. Ja, worüber wir uns irgendwie die Nächte um die Ohren geschlagen haben teilweise. Bis in tiefe Frühen, das stimmt. Ja, ja. Und aber erzähl. Es fällt. Ja, bitte, Marc. Nee, also erzähl ruhig. Also, wie gesagt, wir sind Debütanten das erste Mal, bisschen aufgeregt, aber wir ziehen das gut durch. Was ich mir überlegt habe von meiner Seite, wo ich halt Interesse drin habe, ist ein bisschen was darüber zu erzählen, dass ich mir eine tatsächlich eine VR-Brille gekauft habe. Also, ist nicht wahr. Doch, ist so. Also. Und die war sind teuer, oder? Die Dinger kosten doch richtig Asche. Nee. Also kurz im Hintergrund. Also ich bin auch nicht mehr der Jüngste, ich bin 39, also ich habe auch die Prä-Internet-Phase noch mitgemacht, so die 8-Bit-Ära bin halt mit technischem Fortschritt auch Computer- und Game-mäßig mit aufgewachsen. Und jetzt ist ja der VR ist ja der, sag mal, heiße Scheiß. Bloß man konnte es noch nicht so wirklich ausprobieren, oder ich noch nicht, also ich habe halt nicht das Geld, dass ich mir so eine Oculus für 700 Euro liefern lasse, ohne zu wissen, was das Ding überhaupt kann. Aber man wollte ja trotzdem irgendwie so ein bisschen mitspielen, irgendwie so ein bisschen wissen, was ist das überhaupt? Und dann gab es ja diese, ich glaube, das heißt sogar Google Karton, oder? Oh, da bin ich überfragt. Ich weiß, dass es diese Kartonbrille von Google gibt, aber jetzt nach dem genauen Namen, oh, da bin ich überfragt. Ach, der Jan vom Metacast, der haut uns hier unten direkt hier. Er haut uns direkt rein, wie das Ding heißt. Das Ding heißt Cardboard. Danke, Jan. Ach, Cardboard, richtig, ganz genau. Ja, danke, Jan. Genau, Cardboard. Ich habe ihn euch mal dazu geschaltet. Sehr gut. Ja, gerne doch. Hallo, moin, Jan. Moin. Ich halte mich zurück. Ich wollte nur sagen, genau, das Ding heißt Google Cardboard. Genau, es wird, glaube ich, manchmal als Karton mit C, glaube ich, irgendwie mal proklamiert oder sowas. Auf jeden Fall sieht man das in manchen Apps oder sowas. Aber nee, du hast absolut recht. Google Cardboard gibt es aber nicht nur von Google. Gibt's halt. Ich habe mir das bestellt aus bei Amazon irgendwie für 2,50 €. Ich dachte, kannst du machen. 2,50 € sind nicht zu viel Geld. Das kannst du gerade verschmerzen. Hab mir das dann irgendwie aus China sowas bestellt. Hat auch nur irgendwie ein halbes Jahr gedauert, bis der Kram da war. Und das ist halt einfach so ein ausgestanzter Pappkarton mit so 2 Linsen und so ein bisschen Klett-Zeugs, wo das Ganze irgendwie so mit zusammen ditcht, keine Ahnung. Also Klett und ein Kleber, machst du das Klett drauf und auf der anderen Seite und klettest das dann so zusammen. Und auf der einen Seite, also vorne schiebst du halt dein Handy rein. Das gibt dir dann halt, teilt den Bildschirm des Handys in, logisch für VR, also für für 3D muss es halt zwei Bilder generieren, links und rechts. Und du hast halt, so eine... Darf ich mal kurz zwischenfragen? Ja, klar. Weil du sagst Handy einklinken. Jetzt ist ja das Problem, jetzt haben ja Leute verschieden große Handys. Ist das irgendwie auch da berücksichtigt oder gibt es das in verschiedenen Größen? Ja, also ich habe ein relativ großes Handy. Ich habe ein Note 3. Das ist ja schon das Ding mit dem Stift da drin, das schon relativ groß ist. Das passt da rein. Also größer sollte es nicht sein. Also irgendwie so dein iPad kannst da nicht reinschieben. Aber das Note passt da absolut rein. Und ich bin mir nicht sicher, ob das... Aber ich glaube, das ist so eine Einheitsgröße. Das ist auch relativ wurscht, weil das Ding ist recht simpel. Ja? Also es hat auch so ein bisschen Überraschungsei-Feeling, weil du kriegst, ich habe das in so einem Kuvert gekriegt, wo du sonst auch irgendwie Bücher oder CD oder sowas kriegst. Und das ist einfach nur so eine Pappe, bloß die musst du erstmal selber zusammenfallen. Und dann stehst du erstmal und denkst, okay, wie jetzt? Weil das ist eine plane Fläche quasi. Und dann musst du das irgendwie links und rechts knicken und dann musst du das eine Ding ins andere stecken und dann musst du da irgendwie noch so Linsen reinfummeln. Also ich habe da so 20 Minuten für gebraucht. Also es war jetzt nicht mega schwierig, aber wenn man halt lange nicht mehr gepuzzelt hat, dann muss man mal schon über... Also vor allem ist es also du sagtest ja, ein Klettband war dabei, weil ich hätte mir jetzt vorstellen können, dass die Suche nach dem Prittstift eine halbe Stunde gedauert hat. Nee, also das jetzt nicht. Also es ist... Du kannst... Ich mach's immer so, du kannst das... Hinten, wo du das Handy reinschiebst, ist so ein Schlitz, da kannst du einfach reinschieben. Wenn du Pech hast, drückst du aber beim Reinschieben irgendwie den Ausknopf und dann geht die App wieder aus. Du kannst es halt auch mit diese Klettverschlüsse sind da, um das obere Teil so ein bisschen rauszuklappen, dann das Handy reinlegen und dann es dann wieder zuklappen und an diesen Klettstellen wieder zusammenzubinden, ist aber auch umständlich. Also es ist nicht wirklich praktikabel, aber man sieht schon, was das Ding im Endeffekt will. Also wenn es dann zusammengebaut hast und dir die Anleitung aus dem Internet runtergeladen hast, weil da ist auch keine bei. Also du hast nur wirklich diesen Karton und weißt erstmal wirklich nichts damit anzufangen, außer du bist irgendwie, hast du das öfter schon mal gemacht, aber es ist, du musst wirklich alles mögliche ausstanzen, zusammenfalten. Wenn du keine Ahnung von hast, musst du aufs Internet erstmal zurückgreifen, um dir so eine Anleitung anzuschauen. Wenn du die angeschaut hast und du öfter mal Überraschungseierfiguren oder was auch immer zusammengebaut hast, ist es auch nicht so schwer. Du faltest das einfach nur in ein paar Richtungen und steckst da eine Lasche in die andere, baust da die Linsen rein und dann ist okay. Also das ist nicht so wild. Aber muss man sich darüber bewusst sein. Aber dann hast du schon tatsächlich ein 3D-Gefühl. Also das ist schon relativ cool, obwohl es wirklich nur so ein Pappding ist. Das hat auch keine Schnalle, was dir so im Kopf schnallt, sondern du nimmst es in die Hand und setzt es quasi mit beiden Händen, hältst dir das Ding vom Kopf. Aber das ist trotzdem, es ist schon verblüffend, was wirklich so ein Handy mit so einer Pappding und so ein paar Linsen, was das dir suggeriert. Weil du kannst dich halt echt schon komplett umgucken, das macht halt dieses Gyroskop in den Handys. Die Bewegungssteuerung. Das heißt, du kannst dich im kompletten Raum umgucken. Also ich habe mir so ein Ding runtergeladen, das hieß, glaube ich, The Chair. Da sitzt du einfach nur so auf dem Stuhl und guckst durch so einen Raum. Dann kannst du ab und zu, das ist auch ganz witzig, da ist so an der Seite, um halt was bedienen zu können, ist so ein Magnet. Und auf der anderen Seite ist auch ein Magnet. Und wenn du diesen Magnet auf deine runterschiebst, dann bewegt sich der Magnet von der Innenseite, weil die sind da zusammen gepappt. Da kannst du dir ungefähr vorstellen, oder? Also du hast Karton, da hast du links ein Magnet, da hast du Karton dazwischen und auf der anderen Seite hast du auch ein Magnet. Ja, verstanden, klar. Wunder der Physik. Was mich jetzt brennend interessieren würde, weil du gerade jetzt auch von den Apps sprichst, ich gehe mal davon aus, das ist jetzt aber auch Google-only. Also sprich, du musst ein Android haben, um sowas nutzen zu können. Ich wäre jetzt mit meinem iPhone außen vor. Nee, das soll ich nicht. Also ich habe kein Apple, aber die Handys haben ja alle so ein Gyroskop-Steuerung. Also das glaube ich. Naja, die Frage ist, gibt's denn Applikationen, die jetzt auch für iOS zum Beispiel, mit denen ich das ausprobieren könnte? Oder ist das so eine momentan noch so eine Google- bzw. Android-only Geschichte? Nein, das absolut nicht. Also es gibt da jede Menge Quatsch. Also es gibt da so Achterbahnen und ich meine, das ist alles relativ rudimentär, muss man sagen. Ja, also du hast da zum Beispiel, kannst dir vorstellen, so eine Achterbahnfahrt, da hast das Ding, setzt die Brille vom Kopf, musst halt nicht steuern, weil es halt auch ein bisschen schwierig ist, ohne dass du da noch irgendwie einen Controller anschließt. Und dann fährst du halt so eine Achterbahn runter. Es ist alles sehr plastisch aus und du kannst dich halt auch umgucken, nach oben, nach unten. Und es kommt auch so eine Art Geschwindigkeitsgefühl auf. Das ist alles dafür, also wenn man das noch nicht gesehen hat, ist das schon beeindruckend. Und dann überlegt man sich, hey, dann kommt die Oculus oder die HTC oder HTC Vive, die PlayStation VR-Brille und dass das alles nochmal technisch auf ein anderes Niveau hebt, das ist schon, da habe ich schon Bock drauf. Das kann schon geil werden. Natürlich nicht für alle Spieler. Ja, das ist, was ich da gemacht habe, ist wirklich nur mehr Demo. Also ohne, dass du, sag mal, interaktiv viel machst. Sondern ja, ist halt die Frage, ne? Welche Apps unterstützen das dann schließen letztendlich? Und diese Frage stellt sich mir ja auch, wenn ich mir jetzt so ein richtiges Hardware-Teil kaufe. Also wie du gerade sagst, so eine Vive oder so eine Oculus Rift, die kostet ja, glaube ich, in der Luxusausführung fast 1.000 Euro oder so. Die hat natürlich auch Sensoren und Gedöns drin, die das Ganze dann nochmal optimieren. Aber ich denke mal, der Rechner, der daneben stehen muss, darf nicht weniger kosten, beziehungsweise wird vielleicht sogar noch das Doppelte kosten, um die wirklich auszureizen. Und da stellt sich mir jetzt momentan noch von den Demos, von denen du gerade sprachst, die mögen schön und geil sein, ne? Aber die Frage ist jetzt wirklich, wenn ich das Geld raushaue, habe ich dann auch wirklich jetzt zum Beispiel als Gamer, habe ich dann die Spiele, die mich interessieren oder welche anderen Anwendungen gibt es, die mich dann halt rocken, ne? Wo ich sage, ich nutze das Ding auch wirklich. Ich nehme es nicht nur mal her, um meinen Kumpels zu sagen, dass ich eine VR-Brille habe oder freue mich selber mal 2 Wochen lang drüber über die Demos und dann lege ich das in die Ecke. Das wäre dann schade ums Geld. Absolut, hab ich mir auch Gedanken darüber gemacht. Also es gibt ja das die VR-Brille für die PlayStation, die soll, glaube ich, so um die 400 kosten, was relativ okay ist, denke ich erstmal. Also für mein PC könnte ich dafür nicht nutzen. Da müsste ich erstmal meinen PC aufrüsten mit neuer Grafikkarte. Und das würde dann wirklich über 1.000 Euro, glaube ich, kosten. Allein den PC aufzustocken und dann noch die Hardware für die Oculus oder sowas zu kaufen, das ist so viel. Aber die PlayStation, die soll ja so roundabout, ich glaube 399, da musst du eventuell noch diese komischen diese Move-Controller da kaufen, diese Dinger, um damit halt auch interagieren zu können. Ich sag mal so, du wirst nicht nur mit dieser Brille spielen. Aber mal so ein Beispiel, was ich mir gedacht habe, was cool ist, gut, eins liegt auf der Hand, sind zum Beispiel Rennspiele, bin ich kein Freund von, aber so ein Rennspiel, du sitzt im Cockpit und kannst dich halt links und rechts aus der Scheibe gucken, weißt du, kannst dich im Cockpit umdrehen. Ja, das wäre eine sehr coole Geschichte, weil da triffst du meinen Nerv, weil ich bin ja ein alter Rennspielzocker. Ja. Und, oder na, so Wing Commander, da ist ja diese, die kommen ja auch wieder, so mit Elite Dangerous und sowas, kommen ja, oder dieses Eve Valkyrie, glaube ich, heißt es, wo dann auch wieder diese Weltraumshooter wieder zurückkommen in die Computerspiellandschaft, wo du dich dann halt wirklich in deinem Cockpit Raumschiff umgucken kannst. Das ist natürlich geil, oder aber auch mal so eine andere Sache, weil gerade diese Achterbahn-Demos waren schon so ganz cool, dass du wirklich schon so ein bisschen Kribbeln im Bauch hattest, wenn das Ding so runterfährt. Aber es kann schon Schwindelgefühl erzeugen, sagst du. Ich meine nicht schön, sondern einfach so wirklich so Achterbahn-Feeling, weil dein Gehirn sagt ja wirklich so irgendwie, oh, das geht jetzt hoch und dann geht es ganz schnell runter und du stürzt in die Tiefe. Und wenn ich mir das so vorstelle, du spielst so ein Spiel, was es irgendwie gemixt macht, sowas wie damals, was ich gern gespielt habe, war Rollercoaster Tycoon. Ja, du baust dir zum Beispiel, so einen Park auf, baust deine eigene Achterbahn, kannst aber mit der Achterbahn dann fahren und dann setzt dir die Brille auf. Also nicht die ganze Zeit vielleicht, aber mal so zwischendurch. Gute Idee. Ich schmeiß mich da mal ganz kurz dazwischen. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt, das Spiel Hover Junkers, was das Spielchen ein bisschen weiter treibt, was man machen kann. Ich weiß nicht, habt ihr das mal gehört oder gelesen davon? Ist es von, für welche Plattform ist das? Also Hover Junkers ist noch in der Beta, wird noch entwickelt, kann man über Steam beziehungsweise später Standalone beziehen. Also PC. Ist, glaube ich, auch nicht für Cardboard gedacht, sondern wenn, dann eher für die Oculus oder die Vive. Und das finde ich auch ein sehr, sehr cooles Prinzip, weil die Frage von Martin zielt ja da genau darauf hin, du kannst nicht viel tun. Du sitzt oder stehst, weil die Bewegung deines Körpers wird ja eben nicht umgesetzt, also wenn du läufst. Nee. Das kriegt er ja nicht mit. Du, das kann, glaube ich, die HTC, aber nur in so einem irgendwie 3x3-Meter-Kubus oder sowas. Wo genau, das haben sie bei den Hoverjunkers-Game sehr, sehr cool gemacht. Es geht darum, du hast ein kleines Schiff, das Ding hat 2x2 Meter, darauf befindest du dich, so ein Raumschiff ist zu viel, so ein Hover-Gerät, das ist eigentlich nur ein Haufen Müll, das über dem Boden hovert. Du hast zwei Waffen in der Hand und du spielst mit anderen Leuten, die ebenfalls mit diesen kleinen Schiffen unterwegs sind. Und du bewegst dich in diesem 2x2-Meter-Raum. Und genau hier funktioniert Vive und Rift halt, weil sie erkennen, wenn du so einen Schritt nach vorne an das Control-Panel machst oder wenn du dich duckst und du bewegst dich innerhalb dieses Bereiches. Also quasi schon mal so die nächste Stufe zu, ich sitze irgendwo und gucke nur zu. Ja, was ich halt meine ist, dass allein dieses 2,50 Euro Cardboard schon dir so einen Vorgeschmack gegeben hat, was die geilen Dinger können. Also wer da irgendwie Geld übrig hat, ich empfehle es jedem, weil ich meine, was sind 2,50, ja? Also jedem mal so ein Ding zu bestellen, der ein Handy hat, egal ob das jetzt ein Android oder ein Apple-Gerät ist, einfach sich mal so ein Ding aus China bestellen, irgendwie ein halbes Jahr warten, weil so lange dauert es, bis ja wahrscheinlich der Container drüben ist. Aber das ist schon beeindruckend so. Kann man einfach mal machen, weil es ist ja halt echt keine Kohle, die man irgendwie da vergibt oder so. Sondern einfach mal so als Foreshadowing, was kann das Ding? Oder was wird da auf uns zukommen? Und das, wie gesagt, selbst die Pappe ist schon beeindruckend. Alles andere habe ich noch nicht erlebt. Also diese ganzen Oculus würde ich gerne, aber habe ich halt noch nie die Möglichkeit gehabt, das irgendwo auszuprobieren. Ja, so fällt mir nur das schöne Bild ein, das auf Twitter kursierte und wo ein Typ auf der Toilette saß mit der Oculus und sagte, today I shit at top of the Himalaya. War sehr schön. Nee, aber um nochmal ganz kurz zurückzukommen auf die Hardware. Der Marc und ich, wir sind ja beide Konsolenmenschen und wir sind ja auch beide momentan eher so Sony. Und da würde ich mich durchaus vielleicht eventuell in Zukunft breitschlagen lassen, wenn die denn wirklich mal sagen, hier, wir bringen für, ja, zum humanen Preis, was sagtest du, Marc, 400 Euro sind avisiert oder so. Dann wird's ja, der, ich hab's um den Dreh. Ich hab 399, ja. Dann brauchst du halt diese Move-Controller, wenn du sie nicht hast. Ich glaube, man kann sich so auf knapp 500 kann man sich, glaube ich, schon einstellen, weil du brauchst diese Kamera und du brauchst diese Move-Controller. Ich denke, du solltest dann auch dein Wohnzimmer weitflächig freiräumen, weil sonst mit der Brille auf rennst du dann plötzlich gegen deinen Schrank oder so. Das ist dann auch ein bisschen peinlich. Ja, also, aber ich glaub, bewegen sollte vielleicht man kann man aber die Raumgröße dann im Spiel vorher justieren. Nee, wenn du dir natürlich Bett auswählst, dann dieses Spiel ist leider nicht für sie. Aber ich glaube tatsächlich, mit diesen Dingern sollte man, glaube ich, bei der PlayStation sollte man wirklich sich entweder hinsetzen und einfach nur mit den Händen fuchteln, wie bei der Wii damals. Also nicht durch die Gegend laufen. Das ist, glaube ich, nur die HTC Vive, die das kann, weil die noch so einen Raum generiert, wo er dich irgendwie dann, wo du wirklich rumlaufen kannst. Also ich glaube, die PlayStation, das ist tatsächlich nur stationär. Also du kannst dich zwar umdrehen auf der Stelle und so, aber du kannst nicht durch die Gegend laufen. Na, weil du sagtest mit den Move-Controllern, da kann ich mir, da ist ja schon eine räumliche Ordnung möglich. Und dann wäre es ja möglich, dass man dann auch Schritt vor zurück machen kann oder sowas. Ne? Ja, aber das ist natürlich halt schwierig, halt um. Naja, aber es haben ja auch Leute versucht, Nintendo zu verklagen wegen der Wii, weil der Fernseher zu Bruch ging, weil die Wiimote in die Glotze geflogen ist. Also, ja, aber ich habe es mehr so gedacht, so dass diese PlayStation Move Controller dafür gedacht sind, so, sag ich mal, ich schmeiße jetzt einfach mal Dark Souls in den Raum, dass du dann halt dieser Move Controller das Schwert emuliert oder eine Knarre oder sowas, dass du dann halt damit dann halt irgendwie so einen Schwertstreich ausführen kannst, also ein bisschen wie bei der Wii. Also ich glaube, das Bewegen wirklich im größeren Raum, das ist damit nicht wirklich geplant. Also mehr so wirklich so rumholzen oder da wird es wahrscheinlich dann auch noch wieder irgendwie so was geben für den Move Controller, so ein Knarrenadapter, dass du dann irgendwas ransetzt, weil wir haben ja dieses Licht und das wird von dieser Kamera halt erkannt und deswegen erkennt er dann halt deine Hand mit der Knarre, aber rumlaufen ist er glaube ich nicht angesagt bei der PlayStation-Geschichte. Mm, ja. Aber mir kämen 1000 Ideen. Ich fange jetzt mal mit Tekken an. Ja, das könnte ja, selbst wenn du an einem Platz stehst, schon zu Ramponage im Wohnzimmer führen. Ja, irgendwie dieses war doch bei der Wii, als die Wii rauskam, dieses komische Bengel, der irgendwie dann diesen Controller in den Fernseher geworfen hat. So, bam. Da steckte dann dieser Wii-Controller im Fernseher drin, weil er rumgehammelt hat, sich diese Schlaufe nicht ums Handgelenk gemacht hat. Und dann steht auf einmal irgendwie dieser Controller im Fernseher, weil er einfach da so wild rumgehampelt hat und das Ding aus der Hand geflogen ist. Wahrscheinlich ist das auch nur ein Fake, aber... Ja, ich habe mich ja über diese Meldung damals gewundert. Ich war beim Kumpel und der hatte diese Wii damals neu und dann kam dieser Warnhinweis, man soll doch bitte unbedingt die Handschlaufe benutzen. Na, da fiel mir sofort, das Erste, was mir durchs Hirn schoss, war tatsächlich, da hat's doch in den USA schon einen Prozess gegeben. Ja, eben, das ist halt so. Deswegen werden die das, glaube ich, echt tunlichst vermeiden, da irgendwie die Leute mit so einer Blindbrille durch die Gegend laufen zu lassen, weil der Erste, der irgendwie vom Balkon stürzt, da wird verklagt in den USA, bis die Schwarte kracht. So. Das wird nur. Ja, definitiv, weil bei Amerikanern muss alles Warnhinweise tragen. Also das ist mir auch unbegreiflich, dass viele Alltagsgegenstände in den USA noch nicht beschriftet sind mit irgendwelchen Warnaufklebern. Ne? Also wenn du mal ein amerikanisches Auto zum Beispiel die Motorhaube öffnest und dann bei einem Deutschen, dann wirst du feststellen, dass sich unter der amerikanischen Motorhaube ca. 250 Aufkleber befinden, unter der deutschen Haube gar keine. Da ist eine große Abdeckung, da steht Audi, BMW oder Mercedes drauf und das war's. Die Deutschen wollen ja gar nicht, dass du am Auto rumschraubst, aber bei den Amis 1000 Warnaufkleber. Ich finde das immer so genial. Ich verklage die Automarke. Mir hat jemand gesagt, dass es wehtut, wenn mich mein Auto überfährt. Das muss ja auch irgendwo draufstehen. Ja, selbstverständlich, ne? Ich bin ja einer der Verfechter, sämtliche Warnaufkleber zu entfernen. Denn natürliche Auslöse ist das, was schon immer in der Natur funktioniert hat. Und das sollte auch so bleiben. Das ist so. Aber wie gesagt, ich bin einfach gespannt. Ich möchte gern mal die Möglichkeit haben, diese technologisch angepassten und höhere entwickelten VR-Brillen zu kaufen, halt nicht dieses oder zu testen, nicht dieses Cardboard. Aber hey Leute, tut euch einen Gefallen. Kauft euch so ein Ding für 2,50. Es macht schon ein bisschen Spaß, es macht Bock auf mehr, das ist einfach. Ja, mich hast du jetzt schon überzeugt, ich weiß, weil ich habe mir ja auch vor ein paar, ja, es war so kurz nach der Weihnachtszeit, einen neuen Fernseher geleistet und der hat ja auch unter anderem eine 3D-Funktion. Jetzt ist es ja so, dass das Angebot da noch relativ dünn ist, aber Frauchen und ich haben uns schon des Öfteren abends dann mal vor das Ding gesetzt, die Brille auf und da gibt's wirklich richtig rattengeile Filme, die sind also wirklich gut gemacht. Diese Triple-X-Dinger. Ja, oder Troja war auch ziemlich fett. Also die sind schon wirklich gut. Es gibt 3D-Filme, die rocken nicht so. Da merkst du, ach naja, da ist der Effekt einfach, der knallt nicht so. Ne? Aber es gibt dann ja auch Filme, die sind wirklich von der Technik her zumindest verdammt gut gemacht. Und wenn dann noch die Story stimmt, klar, perfekt. Ja, also. Aber ich glaube auch, dieser Hype ist ein bisschen abgeschwacht. Es gibt ja dieses Real 3D, was dann teilweise wirklich ganz okay aussieht. Aber oft haben sie einfach nur, um den Film irgendwie, weiß ich, im Cinemax 4 Euro teurer zu verkaufen, einfach dann das in normalen Kameras gedreht und dann halt diesen 3D-Effekt da irgendwie raufgeschlossen. Ja, das bin ich voll bei dir. Das merkst du auch bei vielen Filmen. Das ist wirklich, das ist schade, ne? Die werden dann als 3D, wie du sagst, verkauft, aber ist halt nicht. Sind's nicht wert. Ja, sind nicht wirklich 3D. Also du merkst schon, wo Liebe drin steckt und wo es doch wirklich einfach nur aus Verkaufsgründen oder was auch immer gemacht wurde. Ja, ich habe ja selber schon mal einen Film gedreht und es muss auch Sinn machen, 3D muss Sinn machen. Du musst irgendwie diesen Räumlichkeitseffekt musst du im Drehbuch und im Dreh schon einbauen und kannst nicht einfach irgendwie so ein, weißt du, wenn du jetzt, weiß ich, den Paten einfach in 3D machen würdest, dann wäre es einfach der Pate in 3D, wo es ein bisschen räumlicher ist. Aber du hast halt nicht irgendwelche herausstechenden Merkmale, dass irgendwas auf dich zufliegt oder dass es irgendwie das Drehbuch dafür geschrieben worden ist, sondern es ist dann einfach so, ja gut, ist jetzt halt ein bisschen räumlicher, so, das war's. Bringt nicht viel. Ja, wie gesagt, mein Paradebeispiel Troja, die Wagenrennen in der Arena, wenn der Vulkan ausbricht und die glühenden Teilchen durch dein Wohnzimmer fliegen, das ist dann schon richtig geil. Also da macht's Spaß, ne? Da ist das wirklich, und da macht's auch Sinn. Und ja, aber ich glaube, wenn das beides, wie du sagst, gut kombiniert ist, die Handlung und ja, das muss halt so ein gutes Gesamtpaket sein und dann macht das auch Laune, ne? Aber stell dir mal vor, irgendwie, weiß ich, die 12 Geschworenen, den Schwarz-Weiß-Film in 3D, wo die einfach den ganzen, so ein Kammerspiel, wo die alle in einem Raum sitzen und die sind einfach nur räumlicher. Das bringt ja dann keinen Mehrwert. Dann würde ich schon eher die Vögel nehmen oder sowas, ne? Ja, das... interessant. Oh, unsere Schlusshupe. Es ist schon soweit. Ich dachte, wir hätten noch 2 Minuten, Hatti. Aber gut, wir sind durch. Ja, wir haben nicht mal die 3 Themen, die wir uns vorgenommen haben, geschafft. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Wir danken sehr herzlich den Jan vom Metacast fürs Mitmachen. Wir bitten zu entschuldigen, dass wir absolute Amateure sind und heute Abend wirklich zum ersten Mal gesendet haben. Und ansonsten drückt unseren Abonnieren-Button. Danke. Es hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich auch, vor allem bei Martin, der auch viel Arbeit reingesteckt hat. Danke, danke, danke, Leute. Und weiterhin nette Podcasts, die jetzt kommen. Ich bestelle mir jetzt auf jeden Fall ein Cardboard. Das habt ihr jetzt davon. Zack.